Sehe ich genauso. Ja, Pogoridio. Boah. Pogoridio-Jährchen, die wöchentliche Dösischen, Anapelchen und Schiechen. Jedes Mittwöchlein zwischen 23 Jährchen und 24 Jährchen im Bermuda-Winkchen. Das ist schön. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 23.10. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Unser Gast ist hier heute Abend der wunderbare, atemberaubende Frustus. Hallo, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ja, guten Abend und Prost. Heute läuft die Sendung nach dem Motto Less Flat, More Streets. Oh ja, weil du dich schon sehr von der Straße entfernt hast. Also ich habe es mir schlimm vorgestellt, aber eben musste ich im 22. Stock aussteigen, weil ich wirklich Angst gehabt habe, dass die Platte vom Aufzug einfach wegfällt. Ich habe da so Horrorvisionen bekommen, musste da den Rest durchs Treppenhaus gehen. Und ein netter Marokkaner hat mir Gott sei Dank noch dem zitternden Justus gezeigt, wo es zum Treppenhaus geht. Da hätte ich im 15. Stock aussteigen müssen. Das ist ein interessantes Stockwerk. Das macht die Kondition da nicht. Das ist so eine also Art Jamaika. Jamaika-Feeling? Ja, das ist irgendwie, da wohnen nur Jamaikaner. Okay, ich melde mich morgen krank. Einmal im Jahr muss das sein. Schön. Ja, hier wieder live aus dem Funkhaus, aus dem höchsten Punkrock-Funkhaus Deutschlands. Und ja, Justus, du hast auch ein bisschen Musik mitgebracht. Du spielst ja selber, du bist der Sänger von Cannibal Krach. Genau, ich bin der Sänger von Cannibal Krach und bei Groll spiele ich noch Bass. Und ja, ein großer Einfluss waren auf jeden Fall die japanischen Kampfhörspiele. Und da habe ich heute mal, ich versuche ja so ein bisschen die Brücke zwischen Metal und Punk zu schlagen, weil ich ja weiß, dass du einige Vorbehalte hast. Aber es ist cool, Metal, Punk. Bloß allergische Reaktionen, das ja, alles. Das Vorbehalte würde ich das jetzt nicht nennen. Ja, aber es ist schon Punk, wenn man Metal Punk macht, ist das schon auch wieder Punk. Ich war ja im Heim gewesen, ne? Also es waren nur 2 Jahre, zwischen meinem 16. und 18. Lebensjahr. Ja. Und wir lagen zu 5 auf dem Zimmer, irgendwann waren wir nur zu 4, irgendwann waren wir nur zu 3. Auf jeden Fall ein Mitbewohner, der war totaler Metal-Fan. Also dieses Dreigestirn hier, Creator, Sodom, Destruction. Halloween. Ouch. Ja. Okay, ich kann deine Vorbehalte verstehen, aber du kannst doch nicht von Halloween dir den ganzen Metal kaputt machen lassen. Naja, auf jeden Fall können wir uns ja jetzt mal anhören, dass Punk auch Metal geht, japanische Kampfhörspiele, Pogo. Aber das war nicht der Grund, warum wir es gegen Metal haben, sondern Metal war mal einfach, das waren so Typen, die irgendwie immer so auf crazy machen, aber dann irgendwie bei der Freiwilligen Feuerwehr und irgendwie ministrieren. Es ist Spießerscheiße, ja? Absolute Spießerscheiße. Es ist einfach die zweite Popmusik, da siehst du ja an Wacken, weißt du, es ist einfach so eine scheiß Kirmes und so und vor allem finde ich schlimm, dass halt viele von denen die Nähe zum Punk so verleugnen, weißt du, ich guck dir mal so Bands wie Napalm Death an. Ich finde es eigentlich auch ganz, Napalm Death ist was anderes. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Lässt mich auch voll vor die Wand laufen hier, ey. Nee, ich muss einfach widersprechen. Napalm Death ist ja Mosch. Es gibt, was ist denn jetzt wieder Mosch? Mosch ist sozusagen die Urform. Das, ja, Mosch ist Mosch. Also hat jetzt nichts mit Ernst Mosch zu tun, aber es ist Mosch. Mosch ist Mosch. Also bei Hardcore-Punk und Grindcore würde ich dir zustimmen. Ripcord zum Beispiel waren Mosch. Und genauso auch die bekannteren waren dann halt der Napalm Death. Lässt mich voll vor die Wand fahren. Lass doch einfach ein bisschen Musik hören. Hat keinen Sinn. Okay. Okay, ich verprügel dich, wenn das nicht läuft. Japanische Kampfhörspiele? Ja. Da darfst du aber keine mehr drehen. Okay, ich gebe auf. Ja, das war wohl ein Cover von Versager. Oh ja. Ja, nämlich Pogo in der Straßenbahn. Ja, was ich noch an Metal schlimm fand, um deine Frage zu beantworten. Ich habe ja selber mal Musik gemacht in jungen Jahren. Es war so die Hochphase des Heavy Metals, als jeder irgendwie gemeint hat, er müsste, weil er irgendwie nicht Hinweis mit seinem Testosteron, müsste im Proberaum gehen und sein ganzes Geld, das er als in seiner Ausbildung als... Als Roadie im Fernsehgarten. Naja, nee, meistens war es ja irgendwie so, naja, egal. Auf jeden Fall als Maschinenschlosser oder sowas, die ganze Kohle, die er verdient, dann ausgibt für sauteure Anlagen, die dann so Boxentürme dann in ihren Proberäumen aufgebaut haben. Mhm. Wir unseren Proberaum nebendran hatten mit unseren Billigverstärkern und die dann aufgerissen haben, dass man, während die geprobt haben, eigentlich gar nicht spielen konnte, weil man sich selber nicht hören konnte. Dann meint der Besitzlosen. Ja, und dann haben wir einmal in den Proberaum reingeklotzt und da waren halt wirklich diese Boxentürme gestanden und die hatten sogar eine Spiegelwand, um sich beim Posen zu beobachten. Boah. Und zu trainieren, ne? Wie jetzt sie halt geil rüberkommen. Jetzt wird's richtig geil. Ja, und die haben natürlich nichts Besseres drauf gehabt, als Iron Maiden zu covern. Das war aber dann wirklich schon dieser Heldentenor-Metal, ne? Dieser ganz schlimme Spandex-Hosen-Kram. Ja, genau. Und so, ne? Ja, da sind wir uns einig. Dann finde ich Mosch auch gut. Ich habe zwar gerade erst erfahren, was Mosch ist, aber ich finde dann Mosch auch besser als Metal. Ich sag jetzt auch nur noch Mosch. Was ist denn deine Lieblings-Mosch-Band? Ripcord. Ja. Habe ich schon erwähnt. Mhm. Ich kenne eigentlich auch nicht mehr. Ich glaube, das hat sich dann auch gegessen gehabt. Okay. Ist immer geil, wenn man Musik macht und dann sein eigenes Genre erfindet. Genre. Ja. Ja, Genre schreibt man es. Ich sag Genre. Wo ich herkomme, sag mal Genre. Das glaube ich. Ja. So, hör mal, du hast doch jetzt einen neuen Beruf. Ja, nee, ich habe keinen neuen Beruf. Ich mache gerade ein Praktikum. Heute war mein erster Tag als Praktikant in einer Altenpflegewohnstätte. Mhm. Ja, Heim darf man nicht sagen. Das ist ja abwertend. Also das Wort Heim darf man nicht benutzen. Das heißt, das ist nicht PC. Das heißt auch nicht Wohnheim. Das heißt Verwahranstalt. Nein. Seniorenresidenz. Naja, so ähnlich. Ja, geht in die Richtung. Ja, Haus. Haus, wo man drin. Wo mit Bewohnern, mit älteren Bewohnern. Wo man Kubitus kriegt und an dem Bettlaken fest wächst. Was ist das, Kubitus? Weil alle rauchen sind. Das ist doch hier dieses, wenn du, das wirst du auch noch lernen im Rahmen deiner eventuellen Ausbildung, du machst ja erst ein Praktikum. Yeah. Das ist, wenn man ein Patient lang im Bett liegt und dann so diese Liegestellen bekommt. Ach so, so Wundmale. Deswegen muss man die ja wenden regelmäßig, ne? Ja. Genau. Ja. Sonst beckt's fest. Hast direkt wie ein Mosch-Cover für das nächste Mosch-Album von dir. Backfest. Backfest. Schreibst du auch so Baumwurzelschrift. Backfest. Oh, scheiße. Gefährlich wird das hier. Ja, also ich habe ja versprochen, dass ich heute aus meinem ersten Arbeitstag erzähle. Aber man darf ja ganz so viel erzählen, weil es geht ja alles so bis in die Privatsphäre rein von Leuten, die ja gar nicht beteiligt sind. Also man darf ja eigentlich ganz so viel sagen. Ne? Nee, über die Leute selbst soll es doch nichts erzählen. Nee, darf man gar nicht. Fänden wir ja auch scheiße, wenn wir da liegen. Ich fand's, also Schlimmste fand ich das frühmorgendliche Aufstehen, weil ich es echt nicht mehr gewohnt war, um 6 Uhr morgens aufzustehen. Ich hatte ja jetzt ein halbes Jahr einen Job, wo ich um 10 erst bei der Arbeit sein musste. Ja, halb das war so geil. Das ist super, ne? 20 Stunden Arbeit. Und heute Morgen war es echt noch dunkel. Es war dunkel, stockdunkel. Selbst der Puff war kein Licht an da beim Pascha drüben, bei mir gegenüber. Und nun ja, es war eigentlich das Schlimmste. Und das andere, ich meine, da muss man halt durch. So mit Waschen untenrum. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich musste das Ganze nicht machen. Ne? Das ist, kommt ja alles noch während der Ausbildung. Ich bin ja nur so ein Praktikant, der halt dabei steht. Also muss er leveln. Ne? Der also doof, die Intimzone doof, muss man sich erarbeiten. Ja, ja. Also denke ich mal. Ja. Also es ist halt so, du stehst als Praktikant halt eigentlich nur doof im Weg rum. Und irgendwann ging es dir halt auch wahrscheinlich auf den Sack, dass ich da halt immer irgendwie dann eben hinterher schlawenzelt bin. Das kenne ich ja selber. Ich habe ja auch schon in meinem anderen Berufszweigen schon Praktikanten gehabt, die dann neben dir hocken. Und du denkst dir, scheiße, jetzt würdest du gerne mal irgendwie auf Facebook gucken, aber geht nicht, weil so ein Praktikant die ganze Zeit bei dir auf dem Bildschirm klotzt. Ja, im Medienbereich ändert sich auch nicht viel dran an diesem Praktikantenstatus. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, irgendwann bin ich dann halt abgestellt worden in einen Frühstücks- beziehungsweise Mittagstischraum. Und es war dann schon witzig irgendwie. Weil dann kam ich da halt mit den älteren Gesellschaften dann mal so ein bisschen ins Gespräch. Also soweit es halt geht mit Demenz, ne? Aber irgendwie kam ich dann irgendwann so vor, so wie abends, nachts irgendwie so um 2 in der Kneipe. Ja. Wenn dann so die Leute um dich rumhocken, weißt du, und zum dritten Mal das Gleiche erzählen oder du hörst du gar nicht mal richtig. Ja, die Übergänge zur Punk-Szene sind wirklich fließend, die wird ja auch immer älter. Das ist ja, ja, also der Zustand der Demenz ähnelt sehr dem 8.9. Bier. Kennst du die Kopernikus in Hannover? Steht gerade auf dem Schlauch. Kopernikus in Hannover ist so ein Laden, da ist alles, was von den Chaostagen 95 übrig geblieben ist. So ähnlich stelle ich mir das auch vor. Nur etwas so. Retter gekleidet und gewaschen. Ach so. Aber ist schön da. Ach, so ist eine Kneipe. Ja, so ein Laden halt, ne? Ja. Nee. Also, was wollte ich noch erzählen? Ja, was halt. Also ich denke mal, so wie es heute war, war es eigentlich. Außer halt, wie gesagt, das Aufstehen, aber sonst hat mir es eigentlich ganz gut gefallen. Mein Gott, ich mache ja nichts, ne? Ich bin ja jetzt nur so Praktikant, ich muss ja nicht irgendwie die schlimmen Jobs machen. Und was ist der Grund dafür, dass du mit der Medienszene gebrochen hast? Ja, mir ging es irgendwie irgendwann mal auf den Sack, einen Beruf zu haben, wo 100 Leute hinter dir stehen und fingerschnipsend und deinen Job auch machen wollen können, besser machen können, weil sie geiler sind, weil sie jünger sind, weil sie halt fitter sind und eine coole Brille und einen Scheitel haben. Genau, und kreativ, ohne Ende kreativ, ne? Und, ja. Und du hockst dann da und denkst dir, hey, ich will doch einfach nur arbeiten und will hier nicht irgendwie für irgendeine so Drecks Werbung irgendwie meine Kreativität, wo ich eh so ein Gefühl habe, dass ich irgendwie seit den letzten paar Jahren irgendwie meine Kreativität ist ausgenippelt, ausgenuckelt. Ja. Das Gefühl kenne ich so. Ne? Das ist einfach weg. Ja. Also du bist einfach ausgelutscht. Und dann sollst du noch die letzten paar Gehirnzellen funken lassen für irgendein so Arschloch, das auf Maximalgewinn dich eh jeden Moment wegplanen möchte. Ja, nee, und nicht mal am Schluss dann Danke sagt, weil Danke heißt ja dann, du hast es gut gemacht und du könntest ja nächstes Mal mehr verlangen. Oh, man sagt doch, wenn der Chef nichts sagt, dann ist er zufrieden. Ja, genau. Nee, aber meine letzte Chefin war echt Gold, also die war echt gut, aber die konnte mich dann halt nicht mehr weiter beschäftigen, weil halt also die wirtschaftliche Lage halt es nicht mehr zuließ. Nicht mal die 20 Stunden war, dann, ne? Also. Was offensichtlich war, ja. Ja. Aber so ist es halt. Immer harten Business, ja. Der Mode und der sexy Menschen. Ich sehe gerade, wie dir so ein Lagerfeld-Frisur wechseln. Ja, ist schon wirklich ätzend. So. Jeder will da mitmachen in dem Laden, alle wollen drauf. Ja. Und es ist wirklich echt schlimm, dass da jetzt diese Spielkindergeneration, diese letzte jetzt da alle, die nach 1990 geboren sind, nachrückt. Alle Apps programmieren wollen. Nicht mal diese Gestalterspielkinder halt, weil sie immer für 0 Geld oder für 400 Geld da arbeiten, weil sie einfach die letzte Generation sind, die noch ein bisschen Kohle von ihren Großeltern oder ihren Eltern mitkriegen, die noch so ein bisschen durchfüttern können bis 35. Ja. Und dann ist auch Sense, ne? Und dann so ein gestandener Gestalter, Fotograf, slash überhaupt. Promoman, wie du, da kann ich verstehen, dass du dann irgendwann deinen Sack raus... Nee, ich bin kein gestandener, ich bin einfach nur ein Ameise. Der einfach seinen Job macht. Eine Ameise, die vor allem Bock hat, wenn sie weiß, dass sie irgendwann nach Hause kann und ihren wahren Leidenschaften nachgeht. Genau. Ja. Genau. Und nicht irgendwie fürs Business lebt. Ja, und diese Yuppies, die identifizieren sich ja vollkommen mit ihren komischen Agenturen und Büros und ja, so. Klar. Die leben ja tatsächlich dafür. Ja, ja, ja klar. 70 Stunden arbeiten, ja, 30 bezahlt. Ja, also kriegen. Da funktioniert es dann halt auch. Aber bei mir, ich bin da halt wirklich, irgendwie habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Da hast du lange für gebraucht, so, ne? Also ja, ich habe doch öfters mal nachgedacht, immer wieder, wenn ich arbeitslos geworden bin. Ich war ja ständig immer wieder mal, ich habe ja nie länger das längste war, glaube ich, ein Dreivierteljahr, seit ich in Köln wohne, ja, wo gearbeitet. Ist in der Kreativbranche auch nichts Ungewöhnliches, dass man da mal längere Leerlaufzeiten hat. Ja, genau. Und jedes Mal bewirbst du dich irgendwo, weißt du, noch rufen sie sogar noch an, sagen, hey, das ist immer sehr sympathisch, aber ich habe jetzt 100 Bewerbungen gekriegt und wenn sie Apps programmieren könnten, dann würde ich sie sofort einstellen. Da sage ich, Alter, Apps programmieren, hey, das ist, was soll ich sonst noch alles können? Soll ich goldene Eier kacken oder was? Also, was muss man noch alles? Tja, Referenzen sammeln und dann irgendwann geht man in Rente. Ja. Bekommt Grundsicherung. Ja. Naja, echt frustrierend. Da würde ich auch lieber alte Leute wenden, damit die keine Metal-Mosh-Stellen bekommen. Nee, was ich als erstes gedacht habe, ein Beruf, wo du einfach jeden Tag so mehr oder weniger so das Gefühl hast, du machst was Sinnvolles. Mhm. Und wo du auch gebraucht wirst. Also wo nicht 100 junge, frickige Typen hinter dir stehen und deinen Job wollen. Also wo du halt wirklich aussuchen kannst, wer dein Arbeitgeber ist und du bist nicht so hilflos ausgesetzt der Arbeitswelt oder dem Arbeitsmarkt. Mhm. Ich würde mich gern um kranke, erwachsene Menschen kümmern. Ich verdiene natürlich auch nur noch die Hälfte, ne? Ja, klar. Aber hier so gerade zum Thema so gebraucht sein. Ich hätte echt Bock, mich so um gestörte, erwachsene Menschen zu kümmern. Weißt du, so Leute, die ihren Hilfe brauchen beim Einkaufen, Sachen fürs Amt ausfüllen und so ein Kram. Ja. Das wäre, glaube ich, eine Sache, die mich interessieren würde, wo ich echt Bock drauf hätte. So. Ja. Ja. Ja, also Kumpels haben auch gesagt, ey, mach doch Erzieher, ist doch viel cooler da mit Kindern und so. Und dann, ey, das ist total, also ich habe es heute echt gemerkt, obwohl es erst der erste Tag war, ey, Kinder wird mich total stressen. Und so alte Leute, ey, wenn du so einen im Slow-Mo an dir vorbeilaufen siehst und du kommst dann so eine halbe Stunde später zurück und du siehst, er ist schon 5 Meter weiter gelaufen. Interessant. Und in 30 Jahren stehst du an meiner Stelle, junger Mann. Und es war schon, das hat mich schon irgendwie begeistert, diese Ruhe, weißt du? So, ich meine, natürlich müssen die auch ständig warten, weißt du? Dann heißt dann irgendwie, ja, ich möchte aufs Klo, ne? Hockt im Rollstuhl. Und dann sagst du, ja, ich kann das ja jetzt noch nicht, ne? Erster Tag, ne? Mhm. Und sagt dann, ja, ich verspreche dann, ich besorge jemand, der hilft. Mhm. Ja, und dann sagst halt deinen Kollegen, ja, hier, ne, da, die hat gefragt, wie sieht's aus? Mhm. Ja. Und dann, die steht ja immer noch im Flur rum oder sitzt, kann man da mal hin? Ja. Du bist wahrscheinlich dann als Level 1 Pfleger, bist dann der, dass er nachher dann wegwischen darf, wenn der Typ nicht reagiert hat. Ne, da gibt's auch wiederum, also da geputzt musst du nicht. Also das machen dann die Da gibt's dann andere Untermenschen, oder? Ja, naja, Untermenschen, so. Das ist jetzt auch Quatsch. Das ist Quatsch. Nee, aber das ist, also ich bin mehr oder weniger sowas, was ein Zivildienstleistender früher gemacht hätte, als es noch Zivildienstleistende gab. Mhm. Ja, schöne Zeiten. Ja. Hey, hör mal, das ist total der geile Übergang für Kill-Kill-Gaskrieg. Ja. Kreiswehrersatzamt. Ja, aber warum ist das so ein altes Lied oder warum? Nein, das ist neu. Gibt's noch Kreiswehrersatzämter? Nee, wahrscheinlich noch. Ich meine, wenn du jetzt heute zum Bund freiwillig gehen willst, dann musst du wahrscheinlich auch zum Kreiswehrersatzamt. Es gibt ja nur diesen Bundesfreiwilligendienst, aber die haben bestimmt eine eigene Stelle eingerichtet. Ach so. Ja, vielleicht in den gleichen Räumlichkeiten, aber keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall lustig, dieses Trauma spät in einem Lied zu verarbeiten. Ja. Okay, hören wir es mal an. Steckt hinter uns in einem Stadt, was die Welt noch nicht gesehen hat. Der Stoff, aus dem die Träume sind, wenn ich erst durch die Räume find. Duschen hab ich heute vergessen und ich hab auch nichts gegessen, denn heute ist meine Musterung. Da geh ich hin, bin ja nicht dumm. Jetzt bin ich dran, der Sack hängt frei. Sie fasst mich an und labert frei. Die Finger kalt, hab husten müssen mit ihrer Hand an meinen Nüssen. Jetzt Traumjob ist es, jungen Männern an ihren Eiern und Fingern. Frag mich, was ich denn so glotze. Mann, ich hasse diese Fotze. Ich hab nen Finger im Arsch, im Kreiswehrersatzamt. Ich weiß nicht, ob sie das darf, im Kreiswehrersatzamt. Ich hab nen Finger im Arsch, im Kreiswehrersatzamt. Ich weiß nicht, ob sie das darf, im Kreiswehrersatzamt. Im Kreiswehrersatzamt. Kreis, Kreis, Kreis, Kreis. Geh nach Hause, schließ mich ein. Ich werd nie mehr derselbe sein. Bin T5, trotz großen Eiern, geh ich eben wieder feiern. Ich hab nen Finger im Arsch, im Kreiswehrersatzamt. Ich weiß nicht, ob sie das darf, im Kreiswehrersatzamt. Ich hab nen Finger im Arsch, im Kreiswehrersatzamt. Ich weiß nicht, ob sie das darf, im Kreiswehrersatzamt. Im Kreiswehrersatzamt. Kreis, Kreis, Kreis, Kreis. Ja, bist du eigentlich ausgemustert oder hast du Zivildienst gemacht? Nö, ich bin da halt hingegangen und war auch ein bisschen frech. Ne? Ja. So deutsche Nationalhymne gepfiffen und so weiter. Na, und ehrlich? Übliche Nacht peinlich, durchgemacht. Ja. Ja, und dann musste ich dann auch zur Blutabnahme, weil ich denen erzählt habe, ich wäre Alkoholiker und so weiter. Und da hat so ein Typ mir die Spritze reingedrückt, meint dann so, du heißt Justus Torven, ne? Ja, ich heiße Justus Torven. Ein nordischer Name. Guckte mich dann so an, zog das Blut raus. Ah, das war ein furchtbarer Moment. Von mir ist ein nordischer Name. Naja, egal. Ich habe am Ende dann doch T2 bekommen. Es gibt nichts Peinlicheres, als zu simulieren und dann noch T2 zu kriegen. Ja, war echt scheiße. Das ist so das Peinlichste überhaupt der Welt. Ich habe halt nicht gekifft, so, ne? Weil so die Sache. Ne? Das ist, warum machst du sowas nicht? Ja, in dem Moment wäre es echt angebracht gewesen. Ja, aber... Vielleicht kann ich jetzt gleich auf der Jamaika-Abteilung hier ein bisschen was nachholen. Jetzt aber Tipps zu geben, nachdem die ganze Geschichte nachdem der Käse echt gegessen ist, ist Quatsch. Aber ja. Ich bin ja ausgemustert worden. Ne? Ich habe es wirklich geschafft. Ne? Also ich habe das wirklich als Sport gesehen, mich ausmustern zu lassen. Wie viele andere Qualitätsmenschen auch? Wie andere Qualität? Ja, jetzt lass mich doch nicht wieder vor die Wand fahren hier. Viele gute Leute haben es geschafft, da rumzukommen und was Cooles anderes in der Zeit zu machen. Ja. Ja. Ja, ich was Cooles, weiß nicht, ob es ja, Cooles gemacht gute hab. Bass, Sendung, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe halt auch mit ihren Freunden rumgeschlurrt. Aber ja, das war halt so mein Auftrag, dass ich das halt schaffe. Und es hat beim zweiten Mal hingehauen. Beim ersten Mal war ich nur zurückversetzt. Wie hast du das hingekriegt? Drogen auf Psycho gemacht? Oder? Ein bunter Strauß an verschiedenen Dingen. Ein bunter Drogenpsycho. Ja, also es fing an bei Drogen natürlich. Ne? Also ich habe keinen Führerschein gehabt. Deshalb konnte ich mir sicher sein, dass mir nichts passiert. Und habe halt gesagt, wenn ich morgens keinen Eimer rauche, dann komme ich nicht aus dem Bett. Bin halt auch dementsprechend präpariert halt aufgetaucht. Und dann haben sie mich halt auch zum Psychologen geschickt und der hat nur gefragt, wie können sie das mit ihrem Lehrlingsgehalt sich überhaupt finanzieren. Und Striche hast du dann gesagt, oder? Das habe ich nicht gesagt. Da kommt es immer drauf an, was man nicht sagt. Ah. Ist auf jeden Fall glaubwürdiger, ne? Ja. Ja, wenn man kein guter Schauspieler ist, dann. Genau. Ja, und ich habe so ein... Ja, also auch irgendwelche Atteste noch dabei gehabt und sowas. Ja. Und die, also es war halt, ich denke mal, ein älterer Kumpel hat gemeint, die haben wahrscheinlich Erfahrung mit so Typen wie mich. Und wenn einer so dermaßen drauf anlegt, dass sie da auf die erstmal gar keinen Bock haben, auch wenn sie es ahnen, dass der simuliert. Aber wer so dermaßen irgendwie da sich anlegt, der ist halt bei der Bundeswehr halt überhaupt nicht brauchbar. Weil der ist ja dann wahrscheinlich die Hälfte der Zeit krank. Kein Chorgedanken oder landet halt im Bunker, ne? Ja, oder macht irgendwas kaputt. Fährt mit dem Panzer in den Graben oder sowas. Oh, ne? Willst die deutsche Volkswirtschaft zerstören? Den Kapitalstock. Ja. Ja. Also mit so jemand ist halt einfach kein Krieg zu gewinnen. Und das nicht ist halt, gegen die NVA. Nee, und der ist auch wahrscheinlich nicht gut aufgehoben in irgendeiner paritätischen oder irgendwas, sonst irgendeiner. Ich muss hier gerade ein bisschen aufräumen. Ich mache hier die ganze Zeit das Bier kaputt. Ja, ja. Ich hole gleich eine Staubsauger raus und zeige dir mal, was Mosch ist. Oh Gott. Hilfe. Hier kann man nur verlieren. Oh, jetzt waren wir im Bodenbereich. Haben wir es auch mal geschafft, ne? Du wolltest das Battle? Ja, Aftermath, das hatte ich dir schon mal mitgebracht. Da habe ich so einen Witz gerissen über was kommt nach Mathe oder sowas, ne? Ja, den wollen wir jetzt nicht wiederholen an dieser Stelle. Ja. Auf jeden Fall eine gute Band, die noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Und ja, der Alan, der hat jetzt seinen 44. Geburtstag, glaube ich. Das ist der Engländer, der in Wermelskirchen versagt ist. Ach, wo du immer schon mal gesagt hast, dass er so ein cooler Typ ist. Ja, der hat echt seinen 44. Geburtstag, denkt keiner. Also toll ist, Aftermath haben so ein T-Shirt rausgebracht mit einer MRT-Aufnahme von dem Alan. Ne? Und jeder Typ, der Ahnung von Medizin hat und dieses T-Shirt sieht, ne, sagst heute, Leute, die im Krankenhaus arbeiten oder Ärzte sind, die sagen alle, oh, krass. Aha. Lange hat der nicht mehr. So, was ist MRT? Gehirnströme. Magnete zeigen dein Körperinneres. Mhm. Ach, scheiße. Und das als Bild. Ja! Also es gibt Röntgenaufnahmen, es gibt MRT-Aufnahmen. Ja. Ja. So eine Computertomographie zum Beispiel, sowas in der Art. Ah, so ein Durchschnitt. Ja, so eine Scheibe. Mhm. So. Richtig. Ja. Ah ja. Und ja, wie gesagt, der Typ hält sich wacker, der ist ein biologisches Wunder. Ja. Ja, dieses biologische Wunder hören wir jetzt. Ja, hier immer noch Pogo Radio im Bermuda-Funk und neben mir sitzt da Frustus. Geh mal ans Mikrofon hier. Ja, komm. Das ist immer total krass mit dem Rüdi, weißt du? So, immer macht hier immer den Checker, lässt einen voll vor die Wand laufen, aber dann immer zwischendurch mit dir laufen. Das macht dir ja nicht so viel aus, ne? Ich weiß ja, wenn Leute dich nicht kennen, ach egal, was soll's. Markier ruhig den Harten. Ja, mach weiter so. Der Harten. Moscher. Bad Fun Moscher. Ach stimmt, daher kommt das Wort Moscher, von Mosch. Was bitte? Fällt mir jetzt gerade erst ein. Ich komme dir gerade in der Tiefe dein Gesicht und sehe komisch, weil ich sehe die Jeopardy-Melodie. Ich war wohl doch auf der Jamaika-Abteilung eben. Scheiße. Hören kann ich sie nicht. Ja, kommen wir mal zu deinen Filmprojekten. Ja. Die letzte Sendung, als du da warst, das war von einem Jahr. Kann das sein? Könnte gut möglich sein, ja. Ja. Nee, das muss im Frühjahr gewesen Früher war es, ja? Ne? Mhm. Ja. Da hast du gerade noch einen Film abgedreht irgendwie. Mhm. Genau, das war der Deutschlandfilm für Points of View. Das ist so ein Episodenfilm gewesen. Das ist auch erfolgreich mit einer Programmkinotour gelaufen. Mhm. Und ist echt eine gute Sache geworden. So, mit dem Ende bin ich persönlich jetzt nicht ganz zufrieden. Ist Geschmackssache. Aber ist ein cooler 15-Minüter geworden und hat auf jeden Fall ein paar Türen geöffnet. So, also bekommen jetzt, wie gesagt, viel Post anfragen gerade für andere Filme. Ja? Was heißt Post? Also keine E-Mails, sondern richtig so mit... Nö, ich krieg auch schon mal ein Skript geschickt komplett. Ach so. Ne? Also wie gesagt, ich war ja bei der jungen Filmwerkstatt Wiesbaden, da war ich ja in der Jury und hab da auch eine Menge Leute kennengelernt, gesagt, dass ich Bock habe, Filme zu machen und so weiter, und da kommt halt seitdem echt viel Post. Also passiert echt viel. Ne? Ich habe mich deswegen ja auch notgedrungen auf Facebook angemeldet, weil viele Leute total Legastheniker sind, was E-Mails angeht. Ja, das geht gar nicht. Die immer, halt ne? mal zu animieren und so, aber wie gesagt, es gibt auch viele Leute, die auf dem alten Weg einfach mal ein Skript rausschicken und so weiter, und ja, bin mal gespannt, wie weit ich mit dem Müll komme. Ja, was sind das für Leute oder was sind das für Skripts? Das sind größtenteils Leute von Filmschulen. Ja. Und ich bin ja ein bisschen so auf diesen Klamauk-Sektor zwar geeicht, aber auch viele Psychopathen, Thriller-Sachen werden angeboten. Was, wollen sie dich als Schauspieler oder wollen sie dich mehr so als Special Effect? Als Schauspieler. Also ich hatte jetzt mehrere Angebote, zum Beispiel Türsteher ist jetzt öfters mal gekommen, merkwürdigerweise, obwohl ich keine Kante bin, aber ziemlich komische Fresse ziehen kann. Ja, der Humphrey Bogart war auch bloß 1,60 Meter, ne? Oder der Hans Albers war ja auch so ein kleiner. Ja, schön alle auf den Cola-Kasten stellen im Film. Ja, genau. Dann, ja. Und ja, ich bin gespannt, was da jetzt noch so passiert. Ne? Dann gab es noch diese Sendung Lehrerzimmer, in der ich Bernhard Niedecker spiele, so ein Referendar, und die versuchen wir jetzt gerade ans Fernsehen zu bekommen, also der Produzent. Wie gesagt, unterschreibst du halt so einen Honorarrückstellungsvertrag, und die versuchen das jetzt, wie gesagt, an Fernsehsender zu verkaufen, an irgendjemand, der sich für das Konzept interessiert. Das Lehrerzimmer. Das Lehrerzimmer, ja. Schlägt zurück. Ist eher so ein netter ZDF-Klamauk, aber es ist mir völlig egal, wenn man eine Weile davon leben kann, dann finde ich das doch großartig. Dann mache ich das doch gerne. Ja, klar. Ja, klar. Ja, cool. Und wie gesagt, alles ohne Schauspielschule, und ja, ich habe da auch, wie gesagt, ich habe ja meinen komischen Versorgerjob. Das mache ich alles nebenbei und es macht einfach riesen Spaß. Ist im Prinzip einfach eine Weiterführung von dieser ganzen Punkrock-Band-Geschichte. Du fährst durch die Gegend, bekommst Benzingeld, was zu fressen, was zu trinken, und lernst Leute kennen, und das ist echt eine gute Sache. Einfach mal, um so ein bisschen seinen Alltag zu vergessen, einfach, und seine trüben Gedanken mal auf der Autobahn hinter sich zu lassen. Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ja. Einzige, was mich dran stören würde, das wären diese ewig langen Autobahnfahrten. Ja, ich bin ein guter Autofahrer, so. Vielleicht kommt ja noch eine zweite Karriere als Trucker in Frage. Ich kann das gut. Oder als als Drogenschmuggler. Ich darf ja nicht drüber reden hier. Ach so, okay. Jetzt erstickst du das ja im Keim hier. Ja, genau. Eben hatte ich doch Hoffnung. Ach so. Es kommt immer auf die Sachen drauf an, über die man nicht redet, ne? Ja. Weil ich bin ja von der krankhaften Vorstellung besessen, eines Tages im Lotto zu gewinnen. Ich spiele jeden Monat für 40 Euro Lotto. Nee. Doch, doch. Es ist aber, ich habe das mal in so einem Suchtforum, habe ich das gelesen, dass man sich so ein Budget setzen soll. Ja, also wie gesagt, ich spiele halt nicht für mehr Geld Glücksspiele im Monat als dieser Betrag, aber naja, gucken, was passiert. Nee. Wenn ich mal ein halbes Jahr nicht in deine Sendung komme, dann weißt du, was passiert ist. Ja. Ja, dann kann ich die Sendung kaufen. Bin dabei. Ja, dann mache ich nur noch Sendung mit dir. Boah, total einfach. Dann für kleines Entgelt. Cool, dann kriegen Cannibal Kracho endlich mal Auftritte und werden nicht ständig ausgeladen. Ja, machen wir hier über Radio, machen wir spielen und nur noch Cannibal Krach. Super. Ja. Also ich brauche nicht viel Geld, ne? Nö. Wie viel brauchst du so? Tausi. Ein Tausi? Tausi, ja. Boah. Tausi im Monat reicht. Nein, lassen wir dann springen so, ne? Ja. Das ist kein Problem. Das schaffen wir ja jetzt schon. Weil wir diese unglaublich schönen Deutscher Widerstand-T-Shirts verkaufen. Ach so. Ja, klar. Wir haben jetzt noch einen neuen Sticker und neues T-Shirt gemacht. Ja, die kommen ja immer saugut an, ne? Besonders in so politisch motivierten Läden. Ja, wir müssen immer viel, viel diskutieren. So. Bis jetzt waren sie zumindest nach der Diskussion alle Freunde, nur was sie nachher ins Netz geschrieben haben, war dann was anderes. Ach so, dann haben sie es wieder vergessen gehabt. Ja, ist wirklich der unglaubliche Hammer. Also wir haben ganz selten erlebt, dass Leute wirklich dann, lag da meistens eher am Betrunkenheitsfaktor, dass sie kein bisschen Verständnis für Ironie hatten. Aber die meisten Leute waren erst nett und danach im Internet. Morgens haben sie dann doch wieder ihr Programm abgefahren. Ja. Aber ist halt so, wenn man halt Punkrock machen will und nicht irgendwie so am Planspiel teilnehmen, punkkonform sein möchte, sondern halt so ein bisschen 80er Jahre Provo, ein bisschen provozieren, ist halt schon schwierig. Man könnte jetzt auch immer das Gleiche sagen im Punkrock und Goodnight White Pride hier und so weiter. Aber ich finde es halt viel wichtiger, konsequent antinationalistisch zu sein, und wir machen uns halt auch lustig über andere Nationen, solche Geschichten. Ne? Und wir haben jetzt schon irgendwie sämtliche Vorwürfe gehört, aber es ist wirklich schade, wie verfahren viele Menschen sind. So. Ich finde das sehr schade, diese Mutlosigkeit in der Punkrock-Szene tatsächlich zu provozieren, weit zu gehen. So also Titanic-Magazin-mäßig. Ist halt alles ein bisschen konservativ. Mhm. Ne? Und da kommt immer der erhobene Zeigefinger dann plötzlich raus, und man darf doch das nicht und dieses nicht und überhaupt. Ja, ne? T-Shirt ausziehen und die große Diskussion. Ja, ich habe dieses Jahr gelernt, was das Wort Triggern heißt. Ja, habe ich auch dadurch gelernt. Ja, hast du T-Shirt ausgezogen? Ja, durch das AZ Bielefeld-Geschichte. Ja, die Geschichte. Ich finde auch schade, dass Feine Sahne Fisch für die nichts dazu sagen, aber wie gesagt, die haben ja was dazu gesagt. Ja? Ja. Okay, die haben sich das geäußert. Ja, dass es alles nicht so tragisch war, wie es dargestellt wurde. Ne? Ja, okay. Das war halt einfach nur kurz, wurde halt die Musik abgebrochen und dann wurde mal kurz diskutiert, dann ging es weiter. Ah, okay. Alles klar, aber wird natürlich wieder überdramatisiert. Aber ist ja klar, ich meine, wenn man wo Gast ist, ne? Wenn ich zu dir sage, du bist bei mir gern gesehener Gast, aber bitte nur mit rosa Socken, dann hast du rosa Socken zu tragen. Und wenn du danach dann irgendwie sagst, dann sage ich, Alter, das war ganz klar kommuniziert. Mhm. Allerdings, das Problem war, es war halt nicht klar kommuniziert. Das war halt klar. Das Problem. Haben die halt vergessen. Ist halt immer schwierig. Aber so. Inzwischen weiß es jeder, AZ Bielefeld, T-Shirt anlassen. Mhm. Ich finde es auch gerade für Leute, die T-Shirts verkaufen, finde ich das eigentlich auch... Da kommt schnell der Merch hergerannt und zieht dem Typ das Geld aus dem Portemonnaie und zieht ihm wieder ein T-Shirt an. Die T-Shirts kosten jetzt 2 Euro mehr. Man sollte vielleicht nicht gerade ein deutscher Widerstand-T-Shirt von Kannibal Krach anziehen im AJZ Bielefeld, aber naja. Mhm. Aber wie gesagt, trotzdem, es gibt viele Leute, die einen Knall haben, ein bisschen so Machtmechanismen ausspielen lassen, solche Geschichten. Und ich weiß nicht, ich finde vor allem Leute schlimm, die sich als ein Beschützer aller Opfer sexueller Gewalt aufspielen wollen, solche Sachen. Ich weiß nicht, manchmal kollidieren doch solche Sachen wie Freiraum und Reglement. Es ist echt ist ein schwieriges Thema. Das macht auch für viele junge Leute Punkrock uninteressant. Ja, das ist ein schwieriges Thema, aber es ist halt auch so, ich war ja jetzt letztens wieder in dem neuen AZ in Köln, also das ist ja umgezogen. Achso, und komplett fertig? Ist das schon eine Infrastruktur? Ja, da waren schon Konzerte und Kneipe und alles. Mhm. Das ist alles schön, also hat mir gut gefallen. Haben die schnell hingekriegt. Und da war es dann so gewesen, der hing natürlich, also ich habe da irgendwie von einer bekannten Freundin habe ich gehört, die sind ja so die Zettelschreiber, ne, die da drin sind, ne, so ein bisschen so abwertend gemeint. Zettelschreiber? Ne? Zettelschreiber so halt, weil da halt überall so Schilder und Zettel hängen, ne, wenn du blöd angemacht wirst. Bei Frauentausch, wirst, also da steht das wenn natürlich wenn du blöd angemacht wirst, dann melde dich bei Blabla, bei dem Awareness-Team und dann fliegt der Typ raus oder nur weil ich einen Minirock anhab, deshalb heißt es nicht, dass du auf mich drauf kannst oder sowas. Und aber wenn dann ich jetzt als Frau Stress hatte, würde ich das ausnutzen. Also, ich habe mir dann die Situation so vor Ort angeguckt und habe mir gedacht, ja, es ist halt nun mal so, da rennen unheimlich viele so 18 bis 24 Jahre alte Mädels rum und da kommen halt echt Typen rein, wie ich da auch schon erlebt habe, ne, letztes Mal, total endfertige Psychos. Wirklich endfertige Psychos. Die hat die Zähne auf jeden Fall zu bieten. Der sich getraut hat, den Richie und mich irgendwie doof von der Seite anzulabern. Und da habe ich mir gedacht, okay, der war danach dann auch irgendwann mal weg. Aber das hat mir zu euch angenommen, gesagt. Ich wäre ein 18 bis 24 Jahre altes Mädel und würde von so einem Typ mit seinen Drecklocken irgendwie da doof angelabert werden, dann würde ich mich sehr unwohl fühlen und hätte Angst, das nächste Mal da wieder hinzugehen. War es eine sexuelle Sache? Hat er euch irgendwie sexuell angemacht? Oder? Sexuell angemacht. Ich meine, es geht um sexuell angemacht. Wenn ich dich zulaber, obwohl du es nicht willst, dann hat es immer irgendwas mit ich nehme dir Freiraum. Ja, da schreibt man halt mal halt's Maul und gut ist. Das hat nichts damit zu tun, ob jetzt der eine an die Wäsche geht oder nicht, sondern es ist einfach unangenehme Situation und du weißt nicht, wie du darauf reagieren sollst, weil du weißt nicht, ist das jetzt hier der Häuptling von dem Laden oder ist es jetzt einfach so ein Dahergelaufener? Du hast ja keinen Überblick, du weißt ja nicht, wer hier was zu sagen hat. Ja, okay. Na? Vielleicht hat der Typ ja komplett die Bar eingerichtet und das ganze Ding geschmissen und ist eigentlich der beste Mensch, der hat bloß gerade einen schlechten Tag. Mhm. Oder ist es einfach nur ein dahergelaufener Psychopath, der halt irgendwie das benutzt, diesen Freiraum, und für sich halt ausnutzt und halt da mal den Gockel macht. Ja, klar. Ja, und jemand, der halt nicht sich körperlich durchsetzen kann, ne, weil er halt gerade mal grad so ein 50 Kilo schweres Mädel, das da irgendwie seit 3 Wochen irgendwie bei den Eltern ausgezogen ist und jetzt im großen Köln rumhängt und dann halt denkt, ey, cool, AZ Köln ist geil, ne? Und dann kommt da so ein Typ angelatscht, dann war die aber zum letzten Mal dort. Aber sollte das nicht völlig normal sein, dass man auf sich gegenseitig aufpasst? Ja, halt aber wenn du... Larry macht? Ja, aber gegenseitig aufpasst, du weißt ja nicht, wenn die da gerade mal vielleicht niemand kennt... Ne? Aber wir reden hier gerade, wie gesagt, von menschlich-moralischem Verhalten und nicht künstlerischem Verhalten. Die kennt Verhalten. Er aber niemand zum Beispiel. Ne? Die kennt er zum Beispiel niemand. Mhm. Und geht da mal hin, weil sie halt neue Leute kennenlernen will, weil sie halt irgendwie aus dem Sauerland ist, ne? Und denkt halt, ey, da ist vielleicht eine neue Peergroup, ne? Wo ich mich anschließen kann. Und der Erste, der irgendwie sie doof anlabert, ist halt so ein Psycho, der da halt gerade auch zufällig reingelatscht ist. Das ist halt scheiße. Ja, wie gesagt, so ein Aufpasser wird es geben, klar. Das prägt, weil dann gehst du das zweite Mal nimmer hin. Weil du denkst, ey, da kommt ja wieder so ein Arschloch und labert mich zu, wenn das nur so Idioten sind. Und deshalb, die einzige Möglichkeit, die sie haben, sie könnten da irgendwelche Kästen hinstellen, wie dich zum Beispiel an die Tür. Aber die sind einfach nicht vorhanden, ne? Mhm. Und auch nicht so erwünscht. Also nehmen sie 25 Schmeißfliegen, die fliegen dann auf und die Typen die einzige, auf. Und die einzige Möglichkeit, die sie halt haben, dass sie halt ein paar Zettel an die Tür hängen, ne? Und mhm. halt draufschreiben. Das in der Hoffnung, dass halt irgendwie... Dann kommen die Zettel geflogen und eilen zur die Hilfe. Die Leute, das ist... dem Typen die Kehle durch. Ich meine, musst du halt mal überlegen, was für Möglichkeiten sind noch möglich, ne? So viel in erster Linie nicht. Die können doch die Polizei rufen im AZ. Ja, super Idee. Klar, und was sagst du dann? Ey, der Typ hat mich doof angelabert. Und dann gesagt, wenn man immer irgendwo hinfahren würde, wo irgendein Typ jemand anders doof anlabert, dann würden wir den ganzen Tag irgendwie... Ja, aber wir leben doch in einem Rechtsstaat, Rüdi. Wir leben doch in einem Rechtsstaat. Man kann doch die Polizei rufen und dann kann die den linksextremen Gewalttäter... Verstehst du mich nicht oder willst du mich nicht verstehen? Es wird Zeit für Musik. Okay. Ich hab's gerade versucht. Ich war gerade irgendwie cool drauf und wollte mal ein bisschen nett sein. Na? Wollte mal ein bisschen zu der linken Szene ein bisschen so unter die Arme greifen und auch mal ein gutes Wort für sie sprechen. Ja, ich greife auch gerne der linken Szene unter die haarigen Arme. So, jetzt hören wir noch ein Lied von dir, das du dir gewünscht hast. Ja. Was ist denn das hier? Christ of Carter, ja. Markus Maria Hoff. Also die Band heißt eigentlich Oldschool Format der Zukunft, ist die Nachfolgeband der japanischen Kampfhörspiele oder ein Nachfolgeprojekt. Weltgewinner heißt der Song. Ich frage gerade, ob der Justin sich benimmt. Das ist mein Freund. Ja. Krass. Ja, hallo Uschi. Hallo. Willkommen im Chat. Er benimmt sich. Ja, wir könnten jetzt hier gerade hochpolitisch weitermachen in unserer Diskussionsrunde. Allerdings muss ich dann noch ein Bier holen. Ja, und zwar wegen Antinationalismus. Das ist irgendwie so dein Thema, das du irgendwie dir auf das T-Shirt geschrieben hast, ne? Ja, auf das Neue, das wir haben. Wir haben halt die Türkei-Flagge manipuliert und haben halt statt dem Stern neben dem Halbmond unsere Panzerfaust eingefügt. Und dann haben halt die ersten Sticker davon verklebt und schon hatte mich irgendwie der Erste erwischt und meinte, ja, das wäre rassistisch. Und daraufhin fragte ich ihn halt, was ist denn bitte daran rassistisch? Ja, also ich weiß nicht, ich finde das schön, sich so konsequent über die, ich nenne es auch einfach die Flagge von der Volkswirtschaft, sich lustig zu machen. Ich weiß nicht, warum man einfach immer nur Deutschland bashen soll, weißt du? Man kann ja auch konsequent sich einfach über allgemein jeden Flaggenschwenker lustig machen und so weiter. Ne? Und, ja, okay, aber was ist das? War der ernst zu nehmen? Also ich meine, man muss sich ja nicht über jeden Idiot, der irgendwas äußert, irgendwie sich Gedanken machen, wenn man irgendwie provozieren will. Also rassistisch, wenn er misst, dann ist es. Ja, also ich finde das. Rassistischer Quatsch ist der falsche Begriff eigentlich dafür. Ja, ich finde das krass, direkt mit der Keule zu kommen und so, aber naja, hat wahrscheinlich wieder Alkohol eine Rolle gespielt oder so, aber. Achso, also auf so Leute lässt du dich mit der Diskussion ein, oder wie? Nö, ich dachte halt nur Provokation erreicht und er hat mir gesagt, so, ja, ich mach da nicht Sticker ab und ich finde ja sonst gut, was du machst mit der Band und so weiter, aber. Ach, ich weiß nicht. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass man so freiheitlich so ein bisschen eingeschränkt wird. Ja, so, ne? Aber ich meine, man muss auch ganz schnell unterscheiden, wenn man irgendwo angelabert wird. Ja. Wohin geht die Reise, ne? Ja, und ja. Ich habe jetzt am Wochenende, waren wir auch irgendwie auf den Geburtstag eingeladen gewesen. Und da war so ein Typ gewesen, also so, weißt du, so riesen. Was haben sie da in den Ohren da? So Affenschaukeln, diese? So Plugs. So. Ja, so Plugs. Ne? Und dann hier die supergeilen Tätowierungen, das aussieht wie so Babyzeichnung, ne? Ja, Deutschrocker Standard-Outfit. Nee, so Kinderkragel, weißt du? Der Kumpel, der gerade tätowieren lernt, oder? Darf nein, man, das ist so gerade modern. Boah. Also das ist, weiß nicht, was modern ist. Ja, das ist modern. Und, okay, du erklärst mir, was und modern der, ist. Also weiß ich, so mit Mütze auf und also so ein richtiger Hipster, der der Krass-Szene eigentlich. Mhm. Hat alle Klischees erfüllt. Also, und der erzählt dann irgendwie was von, dass er was gegen die linke Szene hat, bla bla. Und okay. War dann plötzlich war gegen alles. Und dann habe ich irgendwas gesagt, dann war auch gegen das. Das, ne? Ist zu einfach. Und dann irgendwie war er ständig auf Anti getrimmt, ne? Und da habe ich mir irgendwann mal so Brust genommen und gesagt, hey, alle, kann man nicht einfach hier ganz lieb Bier trinken und alles ist gut? Der wollte immer irgendwie dagegen sein. Das war schon richtig kindisch. Das aber war, er war so, wohl gemerkt. Das war wie so ein schlecht erzogenes Kind oder so, so was ich, wo so normal so Ritalin kriegt oder sowas, ne? Das war schon richtig nervig. Und da habe ich mir gedacht, so Typen kommen dann auf dich zu und lahmen nicht zu, weil sie irgendwie so einen Button sehen. Und dann darfst du nicht gleich irgendwie anfangen, irgendwie, dass da dein Hirn da irgendwie jetzt die Zahnräder losgehen und du dir irgendwelche Sachen einfallen lässt. Sondern musst halt einmal so flachsig sein und sagen, hey, Alter, mach mal irgendwie, bind dir mal die Schuhe zu oder, ja, oder guck mal, wann der Bus kommt. Dickeres Fell kriegen, halt über den Sachen stehen und so, ne? Ja, nicht gleich auf jeden Schwachmaten irgendwie, der dich irgendwie anpost, irgendwie da gleich zurück irgendwie. Das kostet Energie. Man sollte die Leute vielleicht doch nicht so ernst nehmen. Ne? Nee, muss einfach sagen, ja, und bin ich halt Rassist und du bist Deutscher. Das ist eine nette Handlungsanweisung. Wo war dein Opa im Krieg? Ne? Da war ja jetzt die lustige Geschichte, in Anführungszeichen, dass so in Ungarn sind ja gerade die Faschos an der Macht. Oh, das kriegen die gut hin da, ja. Ja, und das ist ja ein Fascho irgendwie, der hat dann rausgefunden irgendwie, der ist im EU-Parlament für diese Fascho-Regierung, und der hat dann rausgefunden, dass er Jude ist. Und dass 50% seiner Urahnen irgendwie im KZ gestorben sind. Ach, muss man da nicht im Dritten Reich einen Arier-Nachweis machen? Daraufhin ist er dann aus seiner Partei ausgetreten, aber dass dann die Partei keinen Sitz mehr weiterkriegt, dann im EU-Parlament hat er den Sitz behalten, aber ist aus der Partei ausgetreten. Krass, könnte er jetzt in eine andere Partei gehen? Trollt jetzt seine eigene ehemalige Partei damit und ist halt jetzt volle Hardcore-Jude, weil er irgendwie plötzlich festgestellt hat, dass die halt auch schön konservativ sind, Familiensinn haben. Ja, und die Orthodoxen halt richtig was, oder? Ja, wenn Leute irgendwie plötzlich ihr Judentum erkennen, dann werden sie sowieso radikal. Ja, das ist wie mit Autonomen und autonomen Nationalisten. Kann man nicht einfach nur Jude sein, da muss man richtig hier gleich die Mütze aufziehen, sich die Koteletten wachsen lassen und dann hier geht's ab, ne? Aber Rüdi, wenn man so ein Psycho ist, weißt du, dann nimmst du das, wo du maximal provozieren kannst. Ja. Da siehst du ja, da sind die Leute erst autonomer, dann sind die autonomer rechter und danach werden sie wahrscheinlich Salafist oder so, weil es einfach noch viel krasser ist, ne? Da gibt's ja so viele Charaktere. Muss man einfach nochmal auf Indie-Media gehen und dann mal die Karrieren von so einigen Leuten verfolgen. Das ist wirklich schon heftig. Also so Einstellung wird wirklich echt oft nur auch als Provokation benutzt bei vielen. Ne? Man sollte echt vieles, was manche Leute, die sich so sehr, sehr, sehr extremistisch geben, sollte man einfach nicht ernst nehmen. Ne? Also ein bisschen psychologisch mal dahinter blickt, ist wirklich heftig. Ja, man kann es schon ernst nehmen, aber man muss halt ein bisschen anders an die Sache rangehen. Also gerade in einem Gespräch. Mhm. Und halt mal überlegen, was ist es jetzt hier vom Patient? Gerade wenn es heute sind, die du kennst, deine Freunde sind. Was ist dem sein Problem, ne? Bevor man irgendwie sich irgendwelche Argumente aus der Nase saugt und irgendwie dann zurückzuballert. Weil dann begibt man sich auf einer Schiene mit dem Typ. Ja, es geht auch viel um Vorlage liefern und die Waldspirale weiterdrehen. Genau, ich meine, es ist genauso, wenn irgendein Idiot dir einen Fußball zukickt und du dann denkst, oh, du musst den jetzt so gut wie möglich ins Tor pfeffern, ne? Ja, okay. Nee, musst du nicht, hey, scheiß drauf. Soll er seinen Fußball da selber irgendwie holen, ne? Aber die Größe muss man erstmal bekommen. Vorbei. Die Größe muss man erstmal bekommen. Ne? Gerade wenn du jünger bist, dann steigst du halt ziemlich leicht auf sowas rein. Ja, das ist jahrelange Arbeit. Mhm. Komm, jetzt hol mal Bier, ich mach mal Musik. In Kassow, Moskau. Ja. Erzähl mal was zu der Band. Kommen aus der Nähe von Osnabrück, waren mal die Hoffnung des Hardcore-Punk und sind mittlerweile alle langweilig. Sind alle bei Inkaso Moskau. Aber ihre EP lebt weiter. Ja. Bitte, das soll doch ein bisschen mehr sein. So, das war jetzt eine Band, die es gar nicht mehr gibt. Doch, die gibt's noch. Ach, die gibt's noch? Ja, auf dem Papier, auf dem Facebook. Ach so, ja. Es gibt Bands, existieren eh nur, wenn sie eine Facebook-Seite haben. Ah, die machen aber noch schlimme andere Musik. Die haben noch so ein Nebenprojekt namens Yoga Club. Da machen sie dann, versuchen sie die Pop-Karriere anzustreben. Power-Yoga. Ja, was ist das denn? Keine Ahnung, ich lese es nur ab und zu, dass es sowas gibt. Für Leute, die unsportlich sind, ist jede Yoga-Übung Power-Yoga. Ja. Oh je, oh je. Das wäre das Erniedrigendste für mich überhaupt, wenn ich Yoga machen würde. Du weißt ja nicht, wen du noch kennenlernst. Ich bin sowas von ungelenkig. Ah, das bringe ich dir schon bei. Geht gar nichts. Muss ich mich vorher erstmal so 20 Minuten in die Mikrowelle stecken, dass da irgendwie was gedehnt wird. In der Mikrowelle dehnen. Ja. Schön. Oh Gott. Das ist ja danach wie so eine weichgekochte Nudel dann irgendwie, die ich da zusammenlegen kannst. Ja. Hör mal, die letzten Minuten, sollen wir da noch ein bisschen Werbung machen? Wir können Werbung machen, ja. Am Samstag ist ein schönes Konzert. Lidl ist billig. Scheiß Scientologe, lässt mich hier in die Sendung. Fängt an mit Lidl. Er spricht in Zungen. Das hier ist der Turm zu Babel, wo wir hier drin stecken. Ja. Ja, am Samstag ist ein schönes Psychobilly-Konzert im Bahnheim, das ich mit einem Kumpel veranstalte. Sprech nochmal deutlich. AJZ Bahndamm. Im AJZ Bahndamm in Wermelskirchen ist am Samstag ein schönes Psychobilly-Konzert mit zwei Kölner Bands, Bad Reputation und den Mindstompers. Mhm. Und dann sind auch noch die Evil Daltons sind noch mit dabei. Das ist so eine Oldschool-Psychobilly-Band. Ich weiß ja nicht, wie viele sich hier für die Musik begeistern können, aber die Kölner Fraktion wird sicherlich Bad Reputation kennen. Der Sänger ist halt durch diverse Talkshow-Auftritte der letzten 10, 12 Jahre bekannt. Markus Hemmer. Bei Inka Bause war er auch schon, ja? Oder? Oh, ich weiß nicht, hat er hundertprozentig auch schon angeschwärmt. Und beim ZDF-Morgen-Magazin. Was steht denn da? Es gibt ja ein neues Album. Gucken, ah, okay. Jetzt, wo ich so früh aufstehen muss. Ja, nicht so wichtig. Okay, das war ein Rohrkopierer. Wollen wir Musik machen? Nee, was wolltest du denn erzählen? Du wolltest irgendwas Lustiges sagen, ne? Nee, lustige Sachen habe ich nicht zu erzählen. Nein. Nee? Ich gebe mir nicht die Blöße hier. Habe ich nicht Bad Reputation mitgebracht? Nein, hast du nicht. Okay, scheiße. Ja, so viel zum Thema Promo-Genie. Ich glaube, deine Zeit an musikalischen Influencen sind jetzt abgelaufen. Mhm. Jetzt müssen wir was spielen, was ich mir ausgesucht habe. Ja. Wir können auch noch ein bisschen reden, weil Musik ist ja eh überbewertet. Du hast Windows Shop for Love von den Wipers. Ja, ich habe alles. Ja. I've got all. Ich dachte bis vor geraumer Zeit, dass das ein Lied von meiner alten Band Stone Age ist. Ja? Ja. Ach so. Ich bin da mit 19 Jahren eingestiegen und habe dieses Lied, glaube ich, als erstes gelernt. Ja. Und hab dann mal von einer Weile erfahren, dass es eine Band namens Wipers gibt. Wir haben jetzt das erste Mal geprobt am Freitag, 25. Januar, treten wir mal wieder auf nach 4 Jahren. Band gibt's ja schon 25 Jahre. Ja. Ja, als gestandene Punkrocker der Rest. Ja, lass uns mal spielen, das ist ein echt schöner Song. Ja, aber wenn wir den jetzt laufen lassen, dann haben wir danach noch irgendwie 15 Sekunden, was schlecht wäre für die für den Programmablauf, der ja hier strikt eingehalten werden muss. Ganz großes Schultheater hier. Ja, deshalb würde ich jetzt auch sagen, also ich mache jetzt erstmal die Abmoderation, dass wir die schon mal im Kasten haben. Mhm. Und anschließend können wir noch so ein bisschen hier labern und dann lassen wir das Lied laufen. Eigentlich mögen wir uns ja auch. Wir haben uns jetzt immer angefeindet, so ein bisschen zwischen den Songs, aber eigentlich mögen wir uns. Wenn ich dich mögen würde, dann würde ich dich hier nicht rotzbesoffen auf die Straße wieder schicken mit dem Auto. Ich finde es übrigens schön, mal, wie du lächelst, wenn du den Soundregler runterdrehst. Mhm. Wie du die andere Rolle annimmst. Das ist großartig. Ja, ich sage jetzt mal hier, das war Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 23.10. War oder ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich beim Justus AK Frustus. Ich weiß gar nicht, was das AK bedeutet. Egal. A.K.A. Was heißt das? Weiß alias known as. As known as. Oh. As Artificial Cunt mit K, ja. Asshole. Ja. Egal. Leute, die sich wichtig halten, Künstlernamen zulegen. Ja. Also known as. Also known as Rüdiger. Ja, also known as Fustus, der jetzt immer noch neben mir sitzt und. Gleich in der Einzelzelle. Ja, ich bedanke mich bei dir. Es war wieder ein Fest. Heidenspaß, gebe ich zurück. Ja. Und es geht jetzt weiter mit Vipers. Eine Band aus San Francisco. Ich glaube, die alles, was du eine mir sehr frühe Band. Irgendwie Anfang der 80er hatten die ihre Hochphase. Und der Bandleader hat ja auch so eine der ersten Punk-Fanzines gemacht damals. Und da hören wir jetzt das Lied an. Window Shop for Love. Guten Abend, gute Nacht. Guten Macht's Abend. Gut. Tschüss. Look but don't touch.